Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 917, an Schiller. Mit einer sehr unerfreulichen modernen Römerin sende ich Ihnen einen interessanten Brief von Johannes Müller und frage an, ob wir uns diesen Nachmittag etwa irgendwo begegnen können. Um 6 Uhr ist Hauptprobe vom Julius Cäsar, Weimar, am 30. September 1803. G.